Geschichte ist kompliziert. Wir Menschen sind faul. Wir zerbrechen uns nicht gern den Kopf, denn davon bekommen wir Kopfweh. Und deshalb mögen wir einfache Geschichten. Geschichten, bei denen wir schnell erkennen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Aber unsere Menschheitsgeschichte ist nicht einfach. Sie ist kompliziert. In der Geschichte Karthagos und Roms zum Beispiel sind die Guten und Bösen nicht so eindeutig zu erkennen. War der berühmte Feldherr Hannibal ein Guter, weil er die Römer bekämpfte? Oder war er schlecht, weil er so viele Städte in Spanien und anderswo zerstörte? Es ist sogar noch viel komplizierter, denn man kann nicht einmal genau sagen, wer überhaupt karthagisch und wer römisch war. Karthager wurden zu Römern, während Römer zu Karthagern wurden. Manche Menschen waren gleichzeitig Karthager und Römer. Und ihre Ururenkel waren weder Karthager noch Römer, sondern Tunesier. Das können wir also aus der Geschichte der Imperien lernen. Einfach gestrickte Geschichten gibt's meist nur im Märchen. Die echte Geschichte ist kompliziert. Und weil wir Menschen keine Märchenfiguren sind, sind auch wir kompliziert. Wir halten unsere Vorfahren für eine große, einheitliche Gruppe von Menschen. Aber wie in den Stücken von Terenz sind unsere Vorfahren nicht das, was wir glauben. Wir fühlen uns einem ganz bestimmten Land zugehörig. Aber wir verdanken auch anderen Ländern sehr viel. Wenn wir in der Zeit zurückgehen, werden wir früher oder später auf Vorfahren von uns stoßen, die aus einem ganz anderen Land kamen. Wir glauben gerne, dass wir von den Guten in der Geschichte abstammen. Aber bis zu einem gewissen Grad stammen wir auch von den Bösen ab. Wir alle. Eine gruselige Vorstellung, oder? Vielleicht kennst du sogar irgendwelche Bösen in der Geschichte deines Landes oder sogar in deiner Familie. Am Ende bleibt uns wohl gar nichts anderes übrig. Wir müssen mit dem Erbe unserer Vorfahren leben. Aber selbst wenn unter unseren Vorfahren richtig miese Gestalten waren, wir können uns ja zum Glück anders verhalten als sie. Dass unsere Vorfahren Kriege geführt und Imperien aufgebaut haben, heißt nicht, dass wir das auch tun müssen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern oder rückgängig machen. Das ist nicht möglich. Aber wir müssen sie auch nicht wiederholen. Egal, was unsere Vorfahren getan haben, wir sind nicht unsere Vorfahren. Wir haben die Chance, anders zu sein und es anders zu machen als sie.